obey. Ich möchte nicht gehorchen. I want to be free. Ich möchte frei sein. Freedom Christ has set us free. Let's be free. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst uns frei sein. Well, has God really called us for freedom? Hat uns Gott wirklich zur Freiheit berufen? And what is freedom? Und was ist Freiheit? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, friends! Hallo, Freunde! Let's obey! Lasst uns gehorchen! Obey who? Wem gehorchen wir? I don't want to obey. Ich möchte nicht gehorchen. I want to be free. Ich möchte frei sein. Freedom Christ has set us free. Let's be free. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst uns frei sein. Well, has God really called us for freedom? Aber hat uns Gott wirklich zur Freiheit berufen? And what is freedom? Und was ist Freiheit? You can actually do a little video about what is true freedom. Wir könnten eigentlich ein kleines Video darüber machen, was wahre Freiheit ist. Yes, we could. As they say in Portuguese. Fala português. Okay, let's go. Fangen wir an. Is it important to obey God? Ist es wichtig, Gott zu gehorchen? Yes. Ja. Most Christians, when they think about obeying God, one Samuel chapter 15, I believe it is, comes to the mind. Wenn die meisten Christen denken, Gott zu gehorchen, kommt ihnen 1. Samuel 15 in den Sinn, glaube ich. You know, I think it's 15. When Saul made that mess, Most people, when they think about obedience, they think of when Saul made the mess. Die meisten Menschen denken bei Gehorsam an die Stelle, als Saul dieses Chaos anrichtete. You know, he didn't obey. Er gehorchte nicht. And then he brought all the sacrifices. Und brachte selbst all die Opfer. And the prophet Samuel said, obedience is better than sacrifice. Und der Prophet Samuel sagte, Gehorsam ist besser als Opfer. So let's go in the new covenant. Jetzt gehen wir in den neuen Bund. Is obedience important to God? Ist Gehorsam wichtig für Gott? Yes. Ja. Will it have the same consequences or the same punishments in the old covenant? No. Gibt es dieselben Konsequenzen oder dieselben Strafen wie im Alten Bund? Nein. Because Deuteronomy 28 is very clear. Deuteronomy? Mm-hmm. Denn 5. Mose 28 ist sehr klar. Obey, I will bless you. Disobey, I'm gonna curse you. Wenn du gehorchst, werde ich dich segnen. Wenn du ungehorsam bist, werde ich dich verfluchen. Because the old covenant was based on everything you do. Denn der alte Bund basierte auf all dem, was du tust. The new covenant is based on everything Jesus did, and Jesus obeyed the Father. Der neue Bund basiert auf all dem, was Jesus getan hat, und Jesus gehorchte dem Vater. Oh, so Jesus obeyed the Father, and the Father is now satisfied. I don't need to obey. Oh, Jesus hat also dem Vater gehorcht, und der Vater ist nun zufrieden. Dann muss ich doch nicht mehr gehorchen. Well, that's an interesting point. Oh, das ist ein interessanter Punkt. The question is this. Die Frage ist folgende. If I walk in disobedience to God, will that be good for my intimate relationship? Wenn ich Gott gegenüber ungehorsam lebe, ist das gut für die Intimität in meiner Beziehung mit ihm? I don't think so. Ich denke nicht. So, it's still important to obey God, although you can't confuse it with the Old Testament. Es ist also immer noch wichtig, Gott zu gehorchen, auch wenn du es nicht mit dem Alten Testament verwechseln darfst. Saul disobeyed once and he was rejected. If you disobey God once, you're not going to be rejected. Saul war einmal ungehorsam und er wurde verworfen. Doch wenn du Gott einmal ungehorsam bist, wirst du nicht verworfen. So why then should we obey? Warum sollen wir dann gehorchen? I still believe it is important to obey God simply because he's God and I'm a human being. Ich glaube, dass es immer noch wichtig ist, Gott zu gehorchen, einfach weil er Gott ist und ich bin ein Mensch. That's a simple answer. Das ist eine einfache Antwort. But also because I'm in a love relationship, why would I not want to obey the one who I'm in a love relationship? Doch, ich gehorche auch, weil ich in einer Liebesbeziehung bin. Warum sollte ich dem einen nicht gehorchen wollen, mit dem ich in einer Liebesbeziehung bin? There are three different types of obedience. Es gibt drei verschiedene Arten von Gehorsam. Most Christians actually try to obey God. Die meisten Christen versuchen tatsächlich, Gott zu gehorchen. Religion has messed a lot of things up, but most Christians basically, you know, they want to do what God wants them to do. Religion hat viele Dinge durcheinander gebracht, aber die meisten Christen wollen schon das tun, was Gott von ihnen möchte. Three types of obedience. Drei Arten von Gehorsam. Fear or shame-based obedience. Gehorsam, der auf Angst oder Scham basiert. Oh my God, when I see how the church uses that. Oh mein Gott, wenn ich sehe, wie die Kirche das benutzt. If you don't obey God, you're a bad Christian. Wenn du Gott nicht gehorchst, bist du ein schlechter Christ. If you don't obey God and give 10%, the devourer, I see that's fear-based obedience. Wenn du Gott nicht gehorchst und 10% gibst, wird der Fresser kommen. Das ist auf Angst basierender Gehorsam. So many Christians obey God because they are scared. Viele Christen gehorchen Gott, weil sie sich fürchten. Or they get filled with shame and embarrassment. Oder weil sie voller Scham und Verlegenheit sind. I've been in too many Christian meetings where the pastor from the pulpit put shame and guilt on people. Ich war in zu vielen christlichen Versammlungen, in denen der Pastor von der Kanzel aus Scham und Schuldgefühle auf Menschen gelegt hat. I never wanna be in a meeting like this in my life. Ich möchte nie mehr in meinem Leben in so einer Versammlung sein. Now, is it good to obey God even if it's fear and shame based? Well, it's better than disobeying him. Nun ist es gut, Gott zu gehorchen, selbst wenn das auf Angst und Scham basiert. Na ja, es ist besser als ungehorsam. You know, it's much better. Es ist viel besser. Because disobeying God is never smart. Denn es ist niemals klug, sich Gott zu widersetzen. So, fear and shame based obedience is unfortunately an obedience many Christians live by. Gehorsam, der auf Angst und Scham basiert, ist leider die Art, mit der die meisten Christen leben. Because people constantly live with this feeling like it's never good enough, because that's how fear and shame work. Diese Personen leben ständig mit dem Gefühl, dass es nicht gut genug ist, denn so funktionieren Angst und Scham. I used to live like this. Ich habe auch so gelebt. I was always afraid of God because I didn't obey him. What's he gonna do to me? Ich hatte immer Angst vor Gott, weil ich ihm nicht gehorcht habe. Was würde er mir antun? So, if you are a fear or shame based obedient child of God, keep obeying him, but change the reason why you obey. Wenn du ein Kind Gottes bist, das aus Angst oder Scham gehorcht, dann gehorche ihm weiterhin, aber ändere den Grund, warum du ihm gehorchst. The second kind of obedience is duty-based obedience. Die zweite Art des Gehorsams basiert auf Pflichtgefühl. That's already better than the fear and shame-based obedience, but it's still not smart. Das ist bereits besser als Gehorsam, der auf Angst und Scham basiert, aber er ist dennoch nicht clever. Ah, it's my Christian duty to obey, so I'm gonna obey. Ah, es ist meine christliche Pflicht zu gehorchen, also gehorche ich. Many Christian marriages live like that. Viele christliche Ehen funktionieren auf diese Weise. Ah, it's the wife's job to submit to the husband, so I'm just gonna shut up. Es ist die Aufgabe der Ehefrau, sich ihrem Mann unterzuordnen, also bin ich einfach still. I was recently with some friends, wonderful, wonderful, wonderful people. Ich war vor kurzem mit einigen Freunden zusammen, wunderbare Menschen. In fact, I told him yesterday I'd like to come back and hang out with you guys. Beautiful family. Gestern sagte ich ihnen, dass ich gerne wiederkommen möchte, um mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Wunderschöne Familie. It's just I would like to help a little bit in the marriage. Ich würde ihnen nur gerne ein bisschen in ihrer Ehe helfen. I didn't tell them because I don't think they're aware of it. Ich habe es ihnen nicht gesagt, denn ich denke nicht, dass sie sich des Problems bewusst sind. And I don't help people who don't desire and come for help. Und ich helfe keinen Menschen, die das nicht wünschen und um Hilfe bitten. But in a conversation, the wife said, and she didn't even think it was anything wrong with it. Doch in einem Gespräch sagte die Frau und sie dachte nicht, dass daran etwas falsch sei. She just said something like this. Sie sagte etwas Ähnliches wie, you know, I've just learned to shut up. Weißt du, ich habe gelernt, meinen Mund zu halten. You know, this is not smart obedience and not really submission. Das ist kein kluger Gehorsam und auch keine echte Unterordnung. The wife, he's the husband, if that's how he wants it, I'll just shut up. Ich bin die Frau, du bist der Mann, wenn du es so willst, dann sage ich einfach nichts dazu. You see, once we live in any relationship duty-based, siehst du, wenn wir in irgendeiner Beziehung leben, die auf Pflichtgefühl basiert, that kills the intimacy. Dann tötet das die Intimität. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. My relationship with God is based on acceptance, must never be based on performance. Meine Beziehung mit Gott basiert auf Annahme und darf nie auf Leistung basieren. So God accepts me unconditionally, that's why I perform for him. Gott nimmt mich bedingungslos an, deshalb leiste ich etwas für ihn. Not I perform so that he will accept me. Nicht ich leiste etwas, damit er mich annimmt. So a lot of Christians live in this duty-based obedience. Well, we have to do because God says we have to do it. Doch viele Christen leben in diesem Gehorsam, der auf Pflichtgefühl basiert. Na ja, wir müssen es eben tun, weil Gott gesagt hat, dass wir es tun müssen. Much better than living with this guilt, shame and condemnation. That's why we obey. Viel besser, als wenn wir mit dieser Angst und Scham und Verdammnis leben und wir aus diesem Grund gehorchen. But aber there is a third type of obedience. Es gibt eine dritte Art des Gehorsams. It's called intimacy-based obedience. Dieser Gehorsam basiert auf Intimität. Do you know, once we really understand how beautiful intimacy is. Weißt du, wenn wir wirklich verstehen, wie wunderschön Intimität ist. In my mentoring I talked about the four different types of intimacy. In meinem Mentoring habe ich über vier verschiedene Arten von Intimität gesprochen. Emotional. Emotional. intellectual, intellektuell, physical, körperlich, and spiritual, geistlich. So unfortunately, when a lot of people hear the word intimacy, they think of something sexual, something physical. Doch leider denken die meisten Menschen bei dem Wort Intimität an etwas Sexuelles, etwas Körperliches. But we should we're supposed to have regard an emotional and intellectual and spiritual and physical. Doch wir sollten mit Gott eine emotionale, intellektuelle, geistliche und körperliche Intimität haben. Physically we need to feel his beautiful love and presence. Körperlich, wir müssen seine wunderschöne Liebe und Gegenwart spüren. So look at this. Also schau. When I learned to live with this intimacy with God, emotionally, intellectually, spiritually, physically, him and me are deeply connected from heart to heart. Als ich gelernt habe, in dieser Intimität mit Gott zu leben, emotional, intellektuell, geistlich und körperlich, waren er und ich von Herz zu Herz tief miteinander verbunden. This deep heart-to-heart connection. Diese tiefe Herz-zu-Herz-Verbindung. Suddenly. Plötzlich. I want to obey him because I would hate the thought of that intimacy gets disturbed. Möchte ich ihm gehorchen, weil ich den Gedanken verabscheue, dass diese Intimität beeinträchtigt wird. The true passionate bride of Jesus Christ. Die wahre leidenschaftliche Braut von Jesus Christus. Will never obey him out of fear and shame. Wird ihm nie aus Angst und Scham gehorchen. Because he doesn't do that to us. Weil er nicht so mit uns umgeht. Will never obey the bridegroom based on duty. Sie wird dem Bräutigam niemals aufgrund eines Pflichtgefühls gehorchen. They will live in such a deep passionate relationship with a lover that they will be gladly obeying. Sie wird in einer so tiefen, leidenschaftlichen Beziehung mit ihrem Liebhaber leben, dass sie freudig gehorchen wird. That's when obedience becomes pleasure. Dann wird Gehorsam zur Freude. And never a duty and never motivated by shame. Und niemals eine Verpflichtung oder von Angst oder Scham angetrieben. Thank you. Danke. Click the like if you liked it. Share it with all of your friends. Klicke auf Like, wenn es dir gefallen hat und teile es mit all deinen Freunden. And subscribe to our channel. Abonniere unseren Kanal. See you next time. Wir sehen uns beim nächsten Mal.